Seit dem Beginn des Urlaubs in der ersten Periode im rekonstruierten Kinderferienlager Mangyongdae am Fuße des herrlichen Berges Ryongak in Pyongyang ist ein Jahr vergangen. Im zurückliegenden Jahr verbrachten über 18.000 Schüler aus mehr als 400 Schulen und allein in diesem Jahr ca. 6.000 Schüler der Stadt Pyongyang in diesem Kinderferienlager fröhliche Stunden.